Teil 4 von Märchen. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Krauskopf und Goldlöckchen von Caroline Auguste Fischer. Abschnitt 2. Krauskopf und Goldlöckchen suchten sich nicht mehr, sie fanden sich nur. Zum ersten Mal in ihrem Leben dachten sie darüber nach, wie sie sich unterhalten sollten. Jeder glaubte, es fehle dem anderen etwas, maß sich die Schuld davon bei und ängstigte sich, es zu finden. Umsonst, die Verstimmung nahm überhand. Jene sorgsame Zärtlichkeit, welche nichts so sehr fürchtet, als Fehler bei dem geliebten Gegenstand zu entdecken, war verschwunden. Man fühlte ein lebhaftes Bedürfnis, die drückende Last auf den anderen zu wälzen, und freute sich, da es endlich gelungen war. Der erste Vorwurf kostete nun keine Überwindung mehr, und es war da, wohin Arganto es haben wollte. Nur wenige Tage noch, und sie konnte schon dreist ihre Vorschläge anbringen. Von der kleinen Insel, von Solinen sich entfernen, schien nun gar nicht mehr so außerordentlich. Aber woher die Erlaubnis dazu nehmen? Arganto hatte an alles gedacht und versprach, für alles zu sorgen. Aber ungeachtet aller angewandten Verschmitztheit erschrak Soline dennoch auf das Heftigste, als man mit dem eigentlichen Antrag sich hervorwagte. Das Einzige, was sie liebte, sollte ihr entrissen werden? Wenigstens beschloss sie, noch alle Mittel dagegen anzuwenden, und ohne weitere Rücksicht auf Argantos Zorn schilderte sie nun den jungen Leuten, was ihrer wartete. Aber leider war man auf alles gefasst. Ein wenig Verschämtheit, ein paar Tränen die ganze Antwort. Jetzt erstaunte Soline, und ein tiefer, entsetzlicher Schmerz malte sich auf ihrem edlen Gesichte. Sie deutete mit der Hand nach dem Ufer und eilte, ohne sich umzusehen, in den benachbarten Wald. »Fort, fort!« rief Arganto. »Sie möchte wiederkommen und bereuen. Wir haben die Erlaubnis. Was bedürfen wir mehr?« So wurden die betäubten Kinder mit fortgerissen und befanden sich schon, ehe sie noch zum Bewusstsein kamen, in dem Lande der wahnsinnigen Träumereien. Hier regierte Arganto mit eisernem Zepter, und das sklavische Volk gehorchte willig der Tyrannei. Der uneingenommene Beobachter müsste es für einen Haufen Verrückter angesehen haben. Ungeachtet die Natur jedem eine Quelle der Freude in seinem eigenen Herzen eröffnet und einen unbestechlichen Richter damit verbunden hat, der ihn warnte, wenn er sie betrüben wollte, suchten die Rasenden immer die Freude, wo sie niemals zu finden war. Das Götterkind, die Liebe, hatten sie ihren viehischen Lüsten aufopfern wollen. Darum war es nun auf ewig von ihnen gewichen und hatte sie der zerstörenden Selbstsucht überlassen. Ein allgemeines Wohl gab es nicht mehr. Jeder suchte nur, das Seinige zu befördern. List wurde daher schlechterdings notwendig, und man hatte nun keine wichtigere Angelegenheit, als sich in der Verstellung zu üben. So betrogen sich die Unglücklichen um das schöne Erdenleben und beschuldigten die Natur, sie habe sie zum Elende geschaffen. Gleichwohl bedienten sie sich einer Menge künstlicher Mittel, dieses Elend zu verbergen. Daher glaubten nun Krauskopf und Goldlöckchen, in das Land der Freude gekommen zu sein. Jede Stunde führte einen unbekannten Genuss herbei, und ein betäubendes Wohlbehagen durchschauerte die jugendlichen Sinne. Ohne es zu wissen, trugen sie aus ihrer Geistesfülle immer etwas auf die umgebenden Gegenstände über und genossen, was die anderen nicht einmal ahneten. Aber wie lange konnte die Täuschung dauern? Ihre Verschiedenheit von den Einwohnern war zu groß, als dass sie ihnen selbst, bei aller Verschönerungsgabe, nicht hätte sichtbar werden sollen. Krauskopf, mit seinem lebhaften Abscheu gegen alles Unedle, fand am ersten Gelegenheit, seinen Irrtum einzusehen. Nun wollte er zu Goldlöckchen, die er, ohne es zu wissen, verlassen hatte, zurückkehren. Aber er fand sie unter einem Schwarme von Anbetern